birthday, Mr. President. Also, wer war das? Keine Ahnung. Du bist dran. Platz 5, The Purge, Anarchy, von James DeMonaco, USA 2014. Purge, Säuberung. Der Verkehr in der Innenstadt nimmt rapide zu. Die Bürger beeilen sich, nach Hause zu kommen. Die natürlich, wie in solchen Filmen üblich, korrupte Regierung beschließt, dass in einer Nacht im Jahr jedes Verbrechen erlaubt ist. Dampf ablassen und dann den Rest des Jahres friedlich sein. Davon erzählt Filmemacher James DeMonaco in The Purge Anarchy. Vergiss nicht, wie viel Gutes die Säuberung uns bringt. Eine böse Idee, einem dystopischen Science-Fiction-Thriller, aber angemessen, weil es darin immer um die düstere Verfasstheit des Menschen zu gehen hat und um den dünnen Boden der Zivilisation, auf dem wir wandeln. The Purge Anarchy ist ein hundsgemeiner böser Film, der sich allerdings an den blutigen Szenarien, die er entwirft, delektiert. Genreüblich, leider. Platz 4, Monsieur Claude und seine Töchter, von Philippe de Chauveron, Frankreich 2014. Sie übernehmen die Kosten für die Hochzeit. Das ist doch wohl selbstverständlich, der weiße Mann hat Afrika geplündert. Meint der schwarze Mann aus Afrika, der Vater von Monsieur Claudes zukünftigen vierten Schwiegersohn. Endlich ein Katholik nach dem Juden, dem Araber und dem Chinesen, aber eben leider schwarz. Mehr als 11 Millionen Franzosen, inzwischen auch mehr als 600.000 Deutsche, haben diese französische Sozialkomödie aller ziemlich beste Freunde schon gesehen. Apropos beste Freunde. Ein Rezept, das im Kino immer gut zieht. Der böse afrikanische und der böse französische Schwiegervater in Monsieur Claude, beide wollten sie die Hochzeit von Töchterchen Nummer 4 verhindern, liegen sich am Ende betrunken in den Armen. Ich bin Gaullist, Monsieur. Ah, das bin ich auch. Wenn das Leben denn so einfach zu befrieden wäre. Platz 3, Transformers, Ära des Untergangs, von Michael Bay, 3D, USA 2014. Es waren einmal Spielfiguren, die sich in Autos oder Kampfstationen verwandeln ließen. Es war einmal ein Filmregisseur namens Michael Bay, der schon mal immer auf die 12 in Bad Boys oder Armageddon übte, bis er dann ab 2007 mit Transformers richtig Gas gab. Und nun, 2014, ist Transformers Ära des Untergangs, also Teil 4, an der Reihe. Bei Michael Bay klingt es immer wie bei Michael Bay, laut. Platz 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2, von Dean DeBlois, 3D, USA 2014. Bei Fortsetzungen, und das Kino ist zurzeit hier offensichtlich voll davon, gibt es immer das Problem der Steigerung, so auch bei Drachenzähmen leicht gemacht. Hicks, der kleine Wikinger aus dem ersten Teil des Animationsfilms, ist Teenager geworden und muss nun mit seinem Drachen ohne Zahn den machthungrigen Drachenräuber bekämpfen. Der zweite Teil von Drachenzähmen leicht gemacht, bietet noch mehr 3D-Effekte, Kampf- und Flugszenen. Doch das Leise, mit dem in Teil 1 von der Freundschaft zwischen dem Jungen und dem Drachen erzählt wurde, ist jetzt in der Fortsetzung im Effektgewitter schon lange untergegangen. Getretener Quark wird eben mitunter breit, nicht stark. Platz 1, 22 Jump Street, von Chris Miller und Phil Lord, USA 2014. Erst kam die Fernsehserie 21 Jump Street, dann der Kinofilm 21 Jump Street und nun die Fortsetzung 22 Jump Street. Jonah Hill und Channing Tatum als Schmidt und Jenko wieder als Undercover Cops, nun nicht mehr an der Schule, sondern an der Uni im Einsatz. Wir sind die Jump Street, denn wir jumpen euch böse in den Arsch, genau in die Ritze. Spätpubertäre Scherze sind altersmäßig definitiv nicht limitiert.